Lucy, ein Hund. Komposition Frank Mehrfort. Ton und Technik Martin Selig und Wenke Decker. Regieassistenz Arna Vogel. Regie Wolfgang Rindfleisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.